Achtung Volkshochschule, Gelsen und Co. Zwischen den deutsch sprechenden Ländern herrscht ein reger Verkehr. Deutsche werden in Wien Burgtheaterdirektoren. Österreicher leiten deutsche TV-Stationen. Deutsche lieben österreichische Volksmusikheroen. Österreicher zerkugeln sich über deutschen Humor. Österreicher zerkugeln sich über deutschen Humor? Es finden auf unterschiedlichsten Wegen tagtäglich Wortex und Importe statt. Ein Beispiel für Literaturliebhaber. 1995 kam Der See auf den Markt. Der Roman des österreichischen Schriftstellers Gerhard Roth, der in einem deutschen Verlag erschien, spielte am Neusiedler See im Burgenland. Und obwohl es an diesem österreichischen See von Gelsen nur so wimmelt, kommen im Buch nur die deutschen Stechmücken vor. Offensichtlich hat sich der deutsche Lektor gegen den österreichischen Autor durchgesetzt. Gelsen versteht in Deutschland kein Mensch und wir wollen ihr Buch ja vor allem auch in Deutschland verkaufen, wird er wohl gesagt haben. Auch bei den kleinen Männern im Roman hat sich der Lektor durchgesetzt. Sie heißen, bis auf eine Ausnahme, die offensichtlich übersehen wurde, immer auf gut Deutsch Jungen, nie Buben, wie in Österreich. Der Sprachimport aus Deutschland findet aber auch und vor allem in ganz profanen Bereichen statt, etwa bei Kino-Blockbustern, Vorabendserien und Kindersendungen, die in Deutschland produziert oder synchronisiert werden, oder bei der Beschriftung von Dingen aller Art, die große Handelsketten vertreiben. So verdrängt zum Beispiel der deutsche Schrank schön langsam den österreichischen Kasten. Die deutsche Aprikosenkonfitüre, die österreichische Marillenmarmelade. Und so weiter. Der Sprachtransfer funktioniert aber auch in die umgekehrte Richtung. Die österreichische Maut schiebt dank der deutschen Touristen die deutsche Straßenbenutzungsgebühr aufs Abstellgleis. Die österreichische Palatschinke mausert sich zu einem gesamtdeutschen Wort für eine nicht mehr nur regional typische Speise. Auch der Apfelstrudel mag zwar eine österreichische Erfindung sein, das Wort aber gibt es, so wie die Sache selbst, schon im ganzen deutschen Sprachgebiet. Ähnlich verhält es sich mit dem Wiener Schnitzel. Und nun wieder zurück zur